Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schwabbelbauch und Hängebusen. Wer von euch leidet unter solchen oder ähnlichen unschönen Dingen? Wen nervt der Schwabbelbauch des Freundes? Oder wen nervt der Hängebusen der Freundin? Oder wer von euch steht vielleicht sogar auf solche Sachen, die so hinlänglich als unschön gelten? Krumme Füße, lange Nase, dicke Ohren oder irgend sowas. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über dieses Thema, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer oder Anruferin heute Nacht, das ist Andrea und die ist 29. Hallo. Ja, hallihallo, Tag Jung. Ja, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, wir haben drüber nachgedacht und weil Schwabbelbauch und Hängebusen ist da hart ausgedrückt, aber leider Gottes ist es ja so. Also mein Thema dazu ist Euphorie. Ich habe also 30 Kilo abgenommen. War ich auch mit. Runtergegangen von was auf was? Von 114 auf 81 irgendwo. Mhm. Ich habe da immer mal zwei mehr, mal zwei weniger, um die 30 Kilo. Ja. Schon eine gute Leistung. Ja, bin ja stolz. Wie hast du es geschafft? Wie? Mit einem Arzt, mit Hilfe eines Arztes. Mhm. Ging dann über die Deutsche Gesellschaft für gesunde Ernährung. Mhm. Gibt dann so ein Programm und ist auch, ich sag mal, langfristig jetzt eigentlich gewesen. Also ist jetzt nicht eine Aktion. Mhm. Also keine dubiose Diät, sondern es ist ganz fachkundlich betreut worden. Ja, du wirst gemessen und gewogen, ja, und deinen Fettanteil und deinen Wasseranteil. Und ich sag mal, das bringt dir natürlich im Kopf dann auch unheimlich viel, wenn du siehst, Mensch, da ist Fett weggegangen, mhm, und Wasser nicht so sehr und das ist immer gut. Und also hast du wirklich eine unheimliche Euphorie. Mhm. Das Problem dann bei der ganzen Geschichte war dann letztendlich, je mehr Kilo da weg waren, hat man Komplimente bekommen. Mensch, hast du abgenommen, mhm, und toll und astrein und so, nur das Problem, was ich dann entwickelt habe, war eigentlich dann für einen mehr persönlich. Ja, also ja, abends, wenn die Klamotten gefallen sind, kam dann oder kommt dann letztendlich auch jetzt eigentlich dann die große Trauer. Es hängt, hm, es schwabbelt, es ist. Ist es wirklich so? Ja, es ist so. Ich habe das noch nie gesehen bei jemandem, der so heftig abgenommen hat. Ja, hängt es wirklich alles runter? Es hängt, ja gut, ich meine. Beschreib dich doch mal, wie sieht's denn aus? Also fangen wir mal so in der Po-Region an. In der Po-Region. Also sagen wir sind mal, das wirklich so die Falten, die man hochheben könnte? Also ich meine, ich muss dabei sagen, ich habe auch zu meinen härtesten Zeiten, also kilomäßig gesehen, habe ich immer einen Stolz gehabt und da waren meine Beine. Mhm. Ja, und der ist jetzt auch noch gänzlich weg, weil die Beine sind ab also Oberschenkel, Innenseiten. Ja, es basselt einfach, mhm, es sieht wellig aus, es ist zwar keine Zellulite, es hängt einem, es ist, mhm, irgendwie tote Haut. Der Bauch, ja, da kann ich dir auch verharrt zu erklären, also im Sitzen habe ich schon lange mein Geschlechtsteil nicht mehr gesehen. Mhm. Wäre natürlich auch mal wieder schön. Und der Busen, ja, weiß ich nicht, also bei mir persönlich ist es dann eigentlich so, dass der unegal, ja, unegal ist. Also die hängen zwar beide, aber die, mhm, hängen halt unterschiedlich. Also würdest du jetzt fast sagen, dass du für dich und vielleicht auch sogar für andere Leute ästhetischer aussahst, als du dick warst? Das ist wieder schwer zu sagen. Weil es spielt ja wieder auch der Stolz die Rolle. Also wenn du angezogen durch die Welt gehst, fühlst du dich wohler? Fühle ich mich super. Mhm. Und du kriegst also Komplimente. Aber natürlich. Aber nun ist man ja nicht immer im Leben nur angezogen, ne? Es gibt ja so diverse Momente, wo man auch ein bisschen nackt ist. Ja, wie bist du verheiratet? Hast du einen Freund? Ich bin verheiratet. Hm? Wie reagiert dein Mann darauf, jetzt auf die Veränderung? Ja gut, da fängt das schon an. Ich meine, während ich dick war, hat er mir ja immer erzählt, Mensch, ich mag dich so, wie du bist. Mhm. Erzählt er mir jetzt auch. Und da fängt ja schon wieder das seelische Problem an. Was stimmt denn jetzt? Ja, genau. Da leidet die Beziehung schon. Ne? Vorher, ja, hat er es so erzählt, jetzt erzählt er so. Glaubst du, denkst du denn, dass er letztendlich, wenn er ganz ehrlich wäre, sagen würde, dieses Gewabbel und Geschwabbel gefällt mir eigentlich nicht? Ja gut, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, sage ich mir mal, er ist ja ein grundsätzlich ehrlicher Mensch. Mhm. Wenn ich mal ganz tief in mir reingucke, ich glaube ihm das schon. Aber da ich selber nicht mit mir zufrieden bin, mhm, will ich es dann auch nicht glauben. Also ich würde dir natürlich auch wünschen, dass du deinen Geschlechtsteil mal wieder sehen könntest im Sitzen. Wäre natürlich eine schöne Sache für dich. Ich war letzte Woche beim plastischen Chirurgen und ich strebe jetzt an, mir diese extrem, gerade jetzt erstmal diese Fettschürze, weil, sag mal, auf Krankenkassenkosten habe ich für den Busen wenig Chancen, aber, mhm, für die Fettschürze als solches habe ich geringe Chancen, dass ich mir das dann wegoperiere. Das wollte ich gerade fragen. Da kann man ja nur auch etwas gegen unternehmen. Du bist, ja, gewillt und bereit, das dann auch zu machen. Ja. Machen zu lassen, ja. Ja. Ich habe jetzt erstmal den Ehrgeiz, zu machen. Ich meine, gut, dann spielen dann andere Sachen wieder eine Rolle. Du liegst dann abends natürlich in deinem Bett und sagst dir, Mensch, wenn er das jetzt wirklich gemacht hat, ich habe also eine panische Angst vor Operationen. Mhm. Ich weiß nicht, verständlich. Wie wird, ja. Ich meine, das ist nun mal ein operativer Eingriff. Und da muss man also wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann mal vielleicht stattfindet. Aber festzuhalten ist auf jeden Fall, dass du es nicht bereust, die 30 Kilo runter, gehungert, wie auch immer, dass die runter sind. Nee. Das bereust du nicht. Und du bist besten jetzt also sehr motiviert, da noch weiter an dir zu arbeiten, dass sich das alles noch. Ja, nur die Motivation ist im Moment eben halt gebremst. Also ich meine, ich bin 71 groß. Mhm. Ich habe jetzt also meine 81, sowieso Kilo. Kann ich eigentlich schon mit zufrieden sein. Ich war nie eine super schlanke und Claudia Schiffer werde ich auch im Leben nie werden. Ich würde gerne so bei 75 landen. So. Also. Nur die Motivation ist halt gebremst. Das glaube ich. Nach solchen Erfahrungen ist das klar. Andrea, ich wünsche dir. Ja. Ich wünsche dir wirklich, dass also ich bin grundsätzlich solchen Schönheitsoperationen eher positiv gegenüber aufgeschlossen, gerade in solchen Fällen auch als der negativ, dass du da in gute Hände gerätst und dass der da was noch Netteres aus dir formt, als du jetzt schon bist. Ja, danke. Alles Gute. Also, ich meine, im Verlauf der Sendung, ich bin wirklich mal gespannt, ob vielleicht mal irgendjemand anruft, der jetzt mal eine Erfahrung bringt, der sagt, ich hab's machen lassen. Ja. Ich bin nicht mal neugierig, ich werde es verfolgen. Das wäre sehr schön. Fände ich auch interessant. Kompliment an die Sendung. Auf danke. Weiter so. Toll, toll, toll. Ciao. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, hi Jürgen. 21. Ja, genau. Hi Jürgen. Daniel, ich will mal eben den Radiozuhörern nochmal unsere Telefonnummer sagen. Das ist die Nummer 0180-5678-111. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über das Thema Schwabbelbauch und Hängebusen im weitesten Sinne oder auch im engsten Sinne des Wortes. Jetzt aber Daniel. Ja. Also ein Hängebusen hast du wahrscheinlich nicht. Nee, weniger eigentlich. Nee, könnte ich nicht behaupten. Ein Schwabbelbauch? Nee, ich kann mein Geschlechtsteil durchaus noch sehen, auch wenn ich stehe oder wenn ich sitze. Also schlimm ist das noch nicht, nee. Aber, weswegen hast du angerufen? Heute Morgen hatte ich mal so ein kleines bedrückendes Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin zur Uni gefahren, mit dem Bus natürlich, als armer Student. Und die Busse sind wie gewöhnlich rappelvoll. Mhm. Und ja, ich bin heute Morgen da rein, habe auch keinen Sitzplatz mehr bekommen. Stand ich also da drin und ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Auf einmal war ich umzingelt, wirklich von zwei wahren Kolossen, muss ich echt schon sagen. Frauen? Bitte? Frauen oder Männer? Nee, das waren zwei Typen. Zwei Typen, ja. Also einer vor mir mit seiner dicken Wampe, muss ich jetzt echt mal so sagen, und einer hinter mir hatte ich also im Rücken so einen dicken Bauch und vorne wurde ich eingekeilt irgendwie. Also als sich der Bus dann in die Kurve gelegt hat, da konnte ich auch nicht umfallen, ich brauche mich nicht festhalten, das war schon ganz praktisch insofern. Ja. Aber es war auch nicht gerade kalt heute, es war schon eher warm. Bei dem Wetter in so einem Bus dann so eng an eng. Wollen wir es drastisch ausdrücken? Es war ekelhaft. Ja, genau. Es war ekelhaft. Es war echt widerlich irgendwo, weil man transpiriert natürlich, bei dem Wetter ist natürlich auch ganz normal eigentlich. Mhm. Aber in dem Maße fand ich das nicht mehr so angenehm. Und so. Du konntest dieser Situation nicht irgendwie entweichen? Nee. Das war so eng alles. Das ging überhaupt gar nicht. Und ich fand es ziemlich zum Kotzen, muss ich echt sagen. Daraus schließe ich, dass du dicke Leute so generell nicht so toll findest. Ich finde es nicht sehr ästhetisch, muss ich echt sagen. Obwohl, es hat natürlich die verschiedensten Ursachen, denke ich mal. Und ich kann es auch nicht verurteilen, wenn jetzt jemand da so rumläuft. Muss natürlich jeder selber wissen. Nun hören wir ja ständig in 300 Talkshows, täglich, beinahe, dass dicke Leute auftreten und sagen, ich finde mich ganz toll, wie ich bin und ich möchte so bleiben, wie ich bin. Glaubst du denen das? Weiß ich nicht, finde ich schwer zu beurteilen. Also wenn die so denken, dann ist es okay. Also ich habe da nichts dagegen, sollen sie auch ruhig machen. Aber weiß ich nicht, ich möchte glaube ich nicht so rumlaufen. Also du möchtest für deine Person auf keinen Fall, du hast dir vorgenommen, niemals dick zu werden. Ja, kann man so sagen. In Anspielung auf einen Werbeslogan, den du jetzt wahrscheinlich nicht kennst. Nee. Das habe ich schon gemerkt. Und du könntest dir auch nicht vorstellen, mit einer dicken Frau zusammen zu sein. Aus zwei Gründen schon mal nicht. Erstmal, weil du dick ist. Und weil du schwul bist. Genau. man ahnt es sofort. Könntest du dir vorstellen, mit einem dicken Mann zusammen zu sein? Das muss ich so erklären. Also bei Frauen finde ich das erstmal gar nicht so schlimm, wenn die etwas runder sind, sage ich mal, weil die von Natur aus eher rundlich gebaut sind, sage ich jetzt mal. Aber bei Männern, wenn ich mir das so vorstelle, so eine dicke Plauze und alles, was darunter kommt, nee, ist nicht um Gottes Willen, könnte ich mir echt nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Ich muss ja sagen, dass ich also frauenmäßig auch mehr so auf die Rubens-Gestalten stehe. Also nicht so ganz, ganz füllig, aber so ein bisschen was. Ja, also diese Klappergestänge finde ich schrecklich. Also Ja, hat schon irgendwo was, klar. Mhm. Aber ja, muss auch nicht unbedingt sein, so Frauen generell. Also, ein schlechtes Erlebnis heute mit dicken Männern, hattest du? Ja, genau. Ja? Und so ein dicker Mann kommt dir nie ins Bett? Um ja? Gottes Willen. Dicke Frau sowieso nicht, aber du magst die Frauen auch so auf eine andere Art irgendwie. Ja, also dicke Frauen sind doch irgendwie, weiß ich, alle viel netter, finde ich. Sympathischer, offener, herzlicher. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ja, sie sind vielleicht dann seelisch wärmer. Ne? Ich habe ja auch eine dicke Freundin, die ganz dick ist und ganz berühmt ist. Aha, Hella von Sinn. Ganz genau, ja. Die ist ja auch super klasse. Schönen Gruß, wenn du die mal siehst, weil ich finde sie echt super. Ich glaube, das hat sie jetzt mitgehört, echt? Weil sie ganz oft diese Sendung verfolgt, zusammen mit Cornelia Scheel, ja. Echt toll. Daniel, ich danke für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Bye, bye. Ja, tschüss. Mach's gut, ciao. Elke, 27. Ja. Ich grüße dich herzlich. Hallo, Jürgen. Zum Thema hast du angerufen. Ich habe zum Thema angerufen, ja, genau. Ja, dann leg mal los. Ja, also ich muss dazu beipflichten, zu dem jungen Mann, der halt eben gesagt hat, dass die dickeren Leute einfach eine herzlichere Ausstrahlung haben. Und zwar arbeite ich im Krankenhaus, im Nachtdienst und verfolge fast, wenn ich kann und es klingelt nicht, deine Sendung. Mhm. Ne? Und dann ist halt mein Problem eben, wie komme ich bei einem Patienten an? Ja. Ja, durch meine Figur. Du bist also auch eine fülligere Frau. Ich bin eine etwas fülligere Frau. Ich bin also 1,50 Meter groß, was nicht allzu groß ist. Ja. Und wiege ungefähr so 108 Kilo. Ja, das ist schon ganz ordentlich, das ne? Das ist ordentlich, ja. Ich hatte auch schon mehr. Aber ich bin immer mal wieder ein Stückchen runter. Und vor 2 Jahren habe ich so eine Art Diät gemacht, Akupunktur. Mhm. Und da habe ich, also mein Gewicht war dann 103 von 114. Mhm. Ne, habe ich ja schon einiges dann geschafft, innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Mhm. Und bin zum Glück nur von diesen 103 auf 108 dann wieder hochgeklettert. Also ich habe jetzt nicht diesen Jojo-Effekt so boommäßig dann erlebt. Warst du immer schon dick, auch als Kind? Nee, also ich war gar kein moppeliges Kind. Das hat sich halt nach meiner Ausbildung so ergeben, was halt nicht nach, sondern in meiner Ausbildung. Die war ziemlich quergelaufen, sehr Psychodruck, in der Schule keine Klassengemeinschaft. Und ja, da hatte ich halt... Da hast du dir was angefuttert. Ja, genau. Vor Frust, ne? Oder vor Traurigkeit. Genau, oder ja, genau. Was auch genau. Immer. Schokolade ist süß, tut gut. Ja, und das ist mein Problem. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, du weißt nicht, wie die Patienten reagieren. Gibt es denn in der Tat Patienten, die negativ auf eine dicke, freundliche Krankenschwester reagieren? Ja, ich meine, sie wissen ja am Anfang, wenn ich reinkomme in das Zimmer, wissen sie ja nicht, wer bin ich, wie bin ich, ob ich freundlich bin. Ich kann ja auch so eine richtige Ragallschwester nicht. Na gut, das kann aber jede sein, die da reinkommt. Sicher. Und dann komme ich rein und stelle mich ganz normal vor und die mustern mich einfach von oben bis unten und manche Leute lassen das schon irgendwie mir anmerken, dass sie mit mir nicht so zurechtkommen. Ist das wahr? Ja. Obwohl die ja letztendlich auf dich angewiesen sind, ne? Du bist ja nun der Betreuer von dem Patienten. Ja, so ist das. Gab es denn auch schon mal so richtig Anmach oder richtig blöde Sprüche, die du dir im Krankenhaus dann anhören müsstest? Nee, mehr so, wenn ich aus den Zimmern wieder rausgegangen bin, dann habe ich innen drin irgendwelche Männer munkeln hören, weil ich bin auf einer Erwachsenenstation und bin da im Nachtdienst, wie ich schon sagte, und da lassen die dann ab und zu so Kommentare an. Ne? Und wenn ich dann ins Zimmer reinkomme, weil irgendjemand geklingelt hat, jetzt kommt wieder unsere rollende Schwester. Mhm. Aber das sind Bemerkungen, die überhöre ich eigentlich schon. Mhm. Weil wenn mich Leute auch in der Stadt ansprechen, so, oh, den fetten Arsch und so, hast du das gesehen? Ne? Und dann drehe ich mich um und dann frage ich, irgendwie kennen wir uns, kriege ich noch 5 Mark oder so. Und dann sind gute die sowas. Regel. Ja, so muss man das auch machen, ne? Ne? Sag mal, Elke, wie gedenkst du mit deiner Leibesfülle weiter umzugehen? Hast du vielleicht auch so was vor, wie Andrea, was sie vorhin erzählt hat, dass du unter medizinischer Aufsicht, du bist ja nur in der Quelle, da irgendwie was machst? Nee, also ich werde, wenn, dann werde ich durch sportliche Aktivität, ich habe vorhin schon, als ich vorhin gesprochen habe, auch schon gesagt, dass ich Squash ab und an spiele. Mhm. Und das haut ja eigentlich auch sehr rein, so, ne, mit Schwitzen und sowas. Und da bin ich auch nicht langsam. Ich muss sagen, ich bin eine fitte Dicke in dem Sinne. Eine fitte Dicke? Ja. Wie ist es denn so im Punkt Sexualität und Liebe? Ja, super. Super? Super. Das heißt, die Männer mögen und lieben dich? Ja. Du bist in festen Händen zurzeit? Mein Freund. Dein Freund? Ja, genau. Er konnte sich also auch nicht vorstellen, mit mir zusammen zu sein, weil das auch so ein Handicap erst war. Aber er hat gedacht, er testet es und Er kommt super jetzt damit zurecht. Er hat auch überhaupt keine Probleme, wenn irgendwie andere Leute mich jetzt dumm angucken oder wie, ich gehe zum Beispiel auch schwimmen. Wie lange seid ihr zusammen, ihr beiden? August 97. August 97. Ja. Hat man da nicht als dicker Mensch, jetzt frage ich das jetzt nur noch auf dich bezogen, wenn man dann mit einem Mann zusammen ist, der vermutlich dünner ist als du? Ein Stück dünner? Ah ja. Hast du da nicht auch Hemmungen gehabt, so in der ersten Liebesnacht zum Beispiel? Nee. Das nicht? Nee, weil ich habe mit ihm gesprochen. Wir haben lange Gespräche vorher geführt, bevor wir zusammengekommen sind. Und da habe ich gesagt, entweder kannst du dir das vorstellen oder du kannst es dir nicht vorstellen. Mhm. Und entweder funktioniert es oder nicht. Und wir haben verstanden, wir haben halt eben gemerkt, dass wir uns prima eben ergänzen. Ne? Ja. Und in dem Sinne, ich habe früher, bin Lebensentscheidung und mein Mann hat gar nichts mit mir unternommen, weder Fahrrad gefahren, noch irgendwie schöne Spaziergänge gemacht und sowas. Und deswegen will ich sagen, dass ich eben eine fitte Dicke bin, die halt nicht träge auf dem Sofa sitzt, sich da die Sahnetorten reinschaufelt, was natürlich bei sehr vielen irgendwie sofort der Gedanke ist. Was isst du denn am liebsten? Ich esse am liebsten Kinderschokolade. Ich esse die auch verdammt gerne. Ja, die schmeckt so super lecker. Ja, wirklich. Das darf man ja gar nicht sagen. Es gibt ja auch viele andere Schokoladen, die auch sehr lecker sind. Aber die ist wirklich besonders lecker. Ja, die ist besonders lecker. Bist du jetzt eigentlich im Dienst im Moment? Nein, ich bin nicht im Dienst, weil sonst könnte ich nicht raus telefonieren. Ach so, weil ich ja immer im Krankenhaus immer so. Da kommt man ja nicht, kommt man bis zu einer bestimmten Region raus, aber 0180 ist nicht. Das wundert mich aber eigentlich jetzt. Nee, da müsste ich mir theoretisch ein Amt geben. Ah ja, natürlich, ja, das ist richtig. Und wenn die das dann rein, also da kriege ich Theater. Ich bin jetzt also zu Hause, bin heute der erste Nachtschicht zu Hause in dem Sinne. Und dann gleich wieder Domian geguckt. Ja, weil ich gestern das Thema gehört habe. Also. Und unbedingt anrufen musste. Das war die nette Schwester Elke, die sich eigentlich pudelwohl fühlt, wenn die blöden Patienten nicht nur irgendwelche lustigen Sprüche immer loslassen würden. Ja, genau. Noch eine Frage, sind das eigentlich eher die Männer, die dann so Sprüche loslassen oder auch Frauen so hinter vorgehaltener Hand? Nee. Also mehr die Männer, weil die sind so im Alter. Die sollten sich selber mal angucken, ne? Ja, zum Beispiel einige, auch. Einige, ne? Wahrscheinlich. Also gibt es einige Leute, aber ich denke, mein Gutes ist, dass wirklich meine Ausstrahlung, dass die das dann gar nicht mehr sehen zum Schluss. Dass du eine wunderbare Ausstrahlung hast, das haben wir jetzt schon allein übers Telefon gehört. Ehrlich? Ja, das haben wir gemerkt. Das ist ja toll. Liebe Elke, alles Gute. Ja. Und viel Erfolg in deinen nächsten Dienstwochen und Monaten und Jahren. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Bis Jürgen, ne? Jetzt begrüße ich herzlich Angela. Und Angela ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Liebe Angela. Ja, erstmal bitte ich dich, ich bin Angela. Angela, ui, ja. Angela kann ich überhaupt nicht leiden. Angela. Ja, ich bin sowas Ähnliches wie die Elke. Ich bin zwar Erzieherin, arbeite in einer Langzeiteinrichtung für psychisch Kranke. Ja. Und ich bin auch eher so ein Typ wie die Elke und ich komme eigentlich ziemlich gut in meiner Figur. Klar, ich bin 1,70 groß, wieg auch etwas über 100 Kilo. Mhm. Und ich gehe zum Beispiel unter die Sonnenbank. Ich bin braun gebrannt, weil ich finde, brauner Speck sieht besser aus als weißer Speck. Ja. Und du bist also so eine Dicke, wie ich vorhin sagte, die so ganz offensiv sagt, ich bin dick und ich fühle mich wohl dabei. Und ich finde mich auch schön. Ja, ich finde mich schön. Also ich finde mich eigentlich ziemlich hübsch sogar. Ich habe heute bei einer Modenschau mitgewirkt, Mode für Mollige. Und habe ich das erste Mal gemacht. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht und habe direkt meine Adresse weitergegeben. Hoffe, dass das irgendwie klappen wird mal demnächst. Wenn ein Zauberer vor dir stünde. Und der dir anbieten würde, Angela, ich kann dich runterzaubern auf 70 Kilo, auf 60 Kilo. Würdest du es annehmen? Ja. Würdest du es doch annehmen? Ja, natürlich. Mhm. Also ich, natürlich, man hat wesentlich weniger Probleme, wenn man schlank ist. Es geht ja schon beim Klamottenkaufen los. Mhm. Wenn man in Geschäfte Modix und Modiger geht, dann gibt man nicht mal eben 100 Mark für eine Hose aus, dann sind es 150 oder 200 Mark. Also es ist schwer, was zum Anziehen zu finden, zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Komponenten, die wiederum Spaß machen. Ich bin halt ein witziger Mensch und immer zum Lachen aufgeschert. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe gerade mit Elke darüber gesprochen, so punkto Männer und Liebe und Erotik. Ja, punkto Männer. Also ich sag mal, ich bin so der Typ, ich habe leider irgendwie immer Pech mit festen Beziehungen. Mhm. Seit ungefähr 4,5 Jahren. Davor hatte ich eine 4-jährige Beziehung, die eigentlich recht nett war. Meine beste Freundin hat die mir dann weggenommen, aber was soll's, bin ich drüber weg. Und mittlerweile ist das so, dass ich eigentlich nur noch so One-Night-Stands habe oder irgendwelche Affären, wo ich mich dann leider immer blöderweise einseitig verliebe und ich oft das Gefühl habe, dass die meisten Männer eigentlich nicht selbstbewusst sind, um sich mit mir zu zeigen. Hast du denn den Eindruck, dass du durchaus auch durch deine Körperfülle Männer abschreckst? Das gibt's auch natürlich. Es gibt Gibt's denn auch so richtige Fetischisten, die auf dicke Frauen völlig abfahren und völlig kribbelig werden, wenn sie eine dicke Frau sehen oder wenn sie dich sehen? Das ist mir eigentlich noch nicht passiert. Ich meine, es gibt was. Ja, ne, bestimmt. Ich habe schon Männer gehabt, die mir unheimlich hinterhergelaufen sind, wo ich dann eigentlich nicht von den Männern wollte. Aber ich habe auch komischerweise noch nie einen dicken Mann gehabt. Also ich mag das auch gar nicht, wenn Männer dick sind. Hört sich bescheuert an, steht mir gar nicht zu, aber es ist so. Der Mann muss dann schon eher mittel- oder schlank sein. Ja, muss schon eher schlank sein. Warum eigentlich? Warum magst du denn keine dicken Männer? Ich weiß nicht. Ich bin auch so ein bisschen bieferanlagt und bei Frauen finde ich das zum Beispiel nicht schlimm. Da habe ich auch eher was in der Hand, aber bei Männern mag ich das nicht. Achso, also eine dicke Frau durchaus, mit in die Kiste, aber kein dicker Mann. Ja, das ist komisch. Das ist diskriminierend. Das ist Männer. Ja, das ist diskriminierend. Das ist dicke Männerdiskriminierung. Aber bei Frauen ist es auch gerechter verteilt, finde ich. Das ist auf dem Busen, auf dem Po, auf die Schenkel verteilt. Bei Männern meistens nur auf dem Bauch. Meistens hier so vorne, dann hängt das so raus halt. Ja. Angela, wie soll es weitergehen? Hast du vor, eine Diät zu machen oder irgendwas Drastisches vielleicht vorzunehmen? Ich habe schon oft Diäten gemacht. Ich kriege immer so einmal im Jahr so meinen Rappel, dann esse ich mal 5 Wochen nichts, dann habe ich wieder 20 Kilo runter und dann fange ich wieder an zu essen und dann habe ich so in einem Jahr später dann ungefähr 10, 15 Kilo wieder drauf und dann, das ist bei mir auch so der Jojo-Effekt. Aber ich schaffe es dann auch mal wirklich 5 Wochen gar nichts zu essen, null. Ja. Aber das heißt, höre ich daraus, dass du es fast schon aufgegeben hast, irgendwie Diäten zu machen? Eigentlich schon. Und dich auch damit abgefunden hast, dass du nur halt so bist, wie du bist und damit auch alt werden willst? Ja, ich denke es mal. Ich meine, wie gesagt, ich kriege immer so mal einen Rassel zwischendurch, dann habe ich meine 5 Minuten. Aber also, so die restliche Zeit finde ich mich damit ab. Liebe Angela, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ja, danke, Tschüss. Damian. Tschüss. Ciao. Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Schwabbelbauch und Hängebusen. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über so körperliche Dinge, die nicht gerade als schön gelten. Wenn ihr damit zu tun habt, wenn ihr darunter leidet, könnt ihr mich anrufen. Oder wenn ihr vielleicht einen Partner habt, eine Freundin, die nicht gerade so gebaut ist, wie ihr euch das vorstellt und euch das eigentlich abtönt, ihr euch das aber nicht traut, der Partnerin oder dem Partner zu sagen. Oder ich möchte auch sehr gerne mit Leuten reden, die eigentlich auf solche Dinge stehen. Also die sich gezielt Leute aussuchen, weiß ich, beim Anbaggern in der Disco oder so, die eigentlich als hässlich gelten, die fettige Haare haben, die abstehende Ohren haben oder weiß ich was. Also irgendwelche Dinge, die, wo man so sagen würde, nach dem Schönheitskriterium, dem üblichen, ist das nicht das Gelbe vom Ei. Mit solchen Leuten würde ich auch gerne reden. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und jetzt begrüße ich herzlich Elke. Und Elke ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Also ich habe die Sendung jetzt verfolgt und ich muss sagen, ich habe, unheimliche Probleme gehabt mit einer großen Brust. Mhm. Ich war also auch schon so ein Kampfgeschwader mit fast 130 Kilo. Und habe gekämpft wie eine Löwin. Ich habe gelitten wie ein Stier. Das kann sich, glaube ich, nur jemand vorstellen, der tatsächlich sowas auch gehabt hat. Also 130 Kilo, bei welcher Größe? Bei 1,71. 1,71. Und wie groß waren die Busen? Das war schon ganz gewaltig. Also es war irgendwo um 105F guckte das rum. Also Kampfgeschwader ist schon der richtige Ausdruck. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und ich habe also, ich hatte keine körperlichen Beschwerden, das muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin also die Schulter nach vorne gezogen, gelaufen, damit mich bloß keiner sieht und keiner hört und habe in meiner Krankenkasse gekämpft. Die haben es dann letztendlich bewilligt, Gott sei Dank. Was haben sie bewilligt? Ich habe eine Brustverkleinerung gekriegt. Ah ja. Mhm. Und da war ich allerdings dann runter, schon auf 90 Kilo. Mhm. Und die haben die gemacht und ich muss dir sagen, ich war total glücklich. Also da warst du selbst runter gehungert oder? Ja, auf 90 Kilo und die Brust wurde verkleinert? Ja. Als du dann aus der Narkose aufgewacht bist und zum ersten Mal so ein Körpergefühl auch hattest, vielleicht so nach 1-2 Tagen, wie war das da? Ich bin wach geworden oben auf meinem Zimmer, hatte noch dieses Engelshemdchen an und habe dieses Engelshemdchen nach vorne gezogen, habe reingeguckt und habe gedacht, Gott sei Dank. Mhm. Ich habe also, der Arzt kam rein und hat mich gefragt, wie es mir geht und ich war fast in Tränen aufgelöst und habe ihm gesagt, ich liebe sie. Das war Wahnsinn, das kann sich keiner vorstellen. Du hast gesagt, ich liebe sie zu dem Arzt. Ja. Ja. Wie viel Kilo hat er weggenommen? Der hat auf jeder Seite fast 2 Kilo weggenommen. Boah, das ist natürlich viel. Das ist wahnsinnig viel. Ich bin dann, 10 Tage war ich im Krankenhaus, Schmerzen hatte ich keine, muss ich sagen. Wie geht das eigentlich? Sind das sehr große Schnitte? Oder? Ja, das geht um die Brustwarze rum, ja. Unter die Brust und dann quer. Mhm. So, also es entstehen schon erhebliche Wunden, ne? Ja, mhm. Ja. Du merkst sie aber nicht. Du hast wohl diese Drainagen liegen, du hast in der Mitte eine Drainage liegen, mhm. Und links und rechts jeweils eine, damit dann Blut ablaufen kann, das dann noch drin ist. Direkt nach der Operation, ja, dann, ja, also die ersten Tage. Ja, das bleibt ein paar Tage. Ist denn die Wundheilung gut? Ja, absolut, ist gut verlaufen. Ist gut verlaufen bei ja, dir? Ja, mhm. Absolut. Ich musste dann noch, ich habe dann 2 Monate Tag und Nacht so ein BH getragen, so einen ganz leichten, mhm. Damit das alles so schön in Form ist und so. Und das ging in den Sommer rein und ich bin den ersten Tag gegangen mit einem Top ohne Ärmel, mhm. Und habe das aufgehabt, also ziemlich weit unten, und ich kam mir wahnsinnig vor. Wie viele Jahre hast du gelitten an deiner Figur? Eigentlich von dem Moment an, wo die anfing zu sprießen. Also so ab 13, 14, ja. Ja, mhm. Ja. Warst du da auch schon so körperlich, auch pummelig mit 13, ja, 14 auch? Immer, mhm. Immer. Das heißt also, deine ganze Pubertät und die Jugend hast du mit Komplexen verbracht quasi? Ja, immer, mhm. Immer. Und mein Mann, ich bin verheiratet, der hat immer gesagt, Schatz, das stört mich nicht, das ist okay, bleib mal so, mir macht halt nichts, aber ich habe gelitten. Mhm. Und dann meinte er, ja okay, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann tu was. Und der ist auch treu und brav mit mir gerannt zum Arzt. Aha. Und er liebt dich jetzt immer noch, obwohl du dünn geworden bist jetzt. Ja, dünn nicht. Also naja, gut, aber gegen vorher kann man das glaube ich schon sagen dann, ne? Ja. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Richtig Euphorie, ne? Ja, absolut. Aha. Absolut. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn die Krankenkassen sich sperrt, versucht das weiter. Hast du dich denn lange mit der Entscheidung rumgeschlagen? Nein. Nee. Ich hab davon gehört, ich habe mir ein Buch gekauft, das gibt es ja natürlich so Bücher. Moment, du bist jetzt 32. Wann hast du die Operation gemacht? Das ist 4, 5 Jahre, ja. 4, 5 Jahre, mhm. Und ich habe mir ein Buch gekauft, habe das gelesen und habe gedacht, jawohl, das ist es. Mhm. Und ich habe gedacht, scheiß auf die Narben. Mhm. Es sieht sowieso keiner. Mhm. Weil ich meine, durch meinen Körper hatte ich da sowieso immer so ein gespaltenes Gefühl zu mhm. mir selber. Und mir war klar, dass ich niemals barbusig irgendwo durch die Gegend laufe. Elke, jetzt hätte ich gerade noch einen Tipp von dir. Mhm. Nämlich bezüglich der Andrea, ganz am Anfang. Ja, die ja. erzählte ja, dass nachdem sie so viel abgehungert hat, dass alles runterhängt. Ja, alles absolut. Bei dir. Absolut. Wie hast du das? Hast du das in den Griff gekriegt? Ich hatte dann, wie gesagt, die Brust-OP und dann ging das weiter, dann hing der Bauch dann natürlich auch. Ja. Und die haben mir damals gesagt, das ist eine Nachfolge-OP, mhm. die Bauchdeckenstraffung, die dann auch bezahlt wird. Und die habe ich dann anderthalb Jahre später machen lassen. Ah ja. Und das ist also auch eine Narbe, die zieht sich vom linken Hüftknochen bis zum rechten Hüftknochen. Und wie sieht es mit dem Po aus? Oh, mein Hintern ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Da kann man ja, glaube ich, auch einiges trainieren, ne? Wenn man ja, ein bisschen Sport treibt und so. Absolut, ne? Natürlich. Ich meine, ich sage ja, ich bin immer noch nicht Miss Twiggy, aber... Willst du ja auch gar nicht werden. Nee, werde ich auch nee. Nicht werden. Das ist auch nicht mein Bestreben. Also ich habe das weggekriegt, woran ich gelitten habe. Ja. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, Kinder, macht das. Elke. Ich kann damit rumrennen. Schön, dass du angerufen hast. Alles klar. Alles Gute weiter. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit... Sascha! Sascha ist nicht mehr da. Dann nehmen wir Leo. Leo ist 62. Ja, hier ist er. Ja, ich grüße dich. Bin froh, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich auch. Die Sendung ist super. Ja, ich Zum habe Thema. Schon auf Arbeit gehört. Ja. Und ich möchte sagen, jetzt zu dem Thema, die Dicken sind viel gemütlicher. Findest du? Ja. Bist du auch dick? Ja, ich bin auch ein bisschen sehr dick. Ein bisschen sehr dick. Erzähl ja. mal, wie genau? Wie viel Kilo wiegst du? Ich habe 110 Kilo. Bei welcher Körpergröße? 1,74. Ja, ein bisschen sehr dick. Ja. Ich habe zwar keinen Schwabbelbauch, das ist ein fester Bauch, aber ich will auch abnehmen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass die Frauen doch schlankere Männer bevorzugen, mhm. wogegen ich wieder Frauen bevorzuge, die üppiger sind. Die ein bisschen dicker sind? Ja. Ja. Ich habe den Unterschied nämlich kennengelernt. Früher hatte ich immer so das Ideal, junge, schlanke Frauen zu haben, aber eine dicke Frau ist für mich ganz anders. Mhm. Du bist 62 Jahre alt. 62. Warst du immer schon ein bisschen völliger, Leo? Oder ist das Nein, so im Alter? Ich war früher eigentlich sehr schlank. Ja. Ich habe auch das Bestreben, wieder ein bisschen abzunehmen. Ab wann wurdest du ein bisschen dicker? Na, so in den letzten Jahren, letzten so 6, 7 Jahre. Wie kommt das? Hast du mehr gegessen oder ist das irgendeine Veranlagung des Körpers, wenn man älter das wird? Es mag auch sein, dass es vielleicht so ein Frustessen war. Mhm. Also hast du da schon deine Erklärung. Ja, denn ich hatte eine schlechte Beziehung. Ich hatte zwar eine tolle Frau, Bloß da hat es nicht geklappt und von daher ist es wahrscheinlich auch der Fall gewesen. Und du sagst, dass du durchaus auch auf fülligere Frauen stehst. Das findest du? Wäre ich ganz nervös, wenn ich sowas sehe, ja. Je üppiger, je lieber. Ich wollte sagen, geht es sogar so weit, dass du auf jeden Fall eine dickere einer dünneren vorziehen würdest? Ja, auf jeden Fall. Ja. Oberweite so ab 120 aufwärts, ja. Das ist für mich das Interessanteste. Ja. Können wir so weit gehen und sagen, du bist ein Fetischist in Sachen dicke Frauen? Nein, eigentlich nicht, aber ich liebe eben üppige Frauen, weil die viel kuscheliger sind. Ja. Mhm. Nicht auch so, alles andere ist viel besser als bei einer schlanken Frau. Du hast dann auch entsprechende Erfahrungen schon oft gemacht mit dicken Frauen. Ja. Wie sind denn dicke Frauen so im Bett überhaupt? Auch außer dass sie kuschelig sind. Ja, ich hatte eine Jugoslawin, ja, mit der war ich verlobt. Ja. Das ist zwar an der Brüche gegangen, das war meine erste dicke Freundin, die ich hatte. Das war einmalig. Mhm. Ja, unvorstellbar. Warum war das einmalig? Ja, es ist ein ganz anderes Gefühl, ja. Mhm. Nee, können die dann auch so richtig wild im Bett agieren? Ah, unvorstellbar. Ja? Unvorstellbar. Ich habe das auch sehr bedauert, dass die Freundschaft da an der Brüche gegangen ist. Wir haben uns danach nochmal getroffen. Ja. Ja, und da hat sie das auch bedauert, weil sie dann mit anderen dann fremdgegangen ist und hat gesagt, ja, wir waren eben zu jung und zu dumm. Mhm. Also das wäre für mich die ideale Frau gewesen. Also du würdest sogar sagen, dass dicke Frauen sinnlicher sind. Ja, überaus. Sinnlicher. Ja, überaus. Mhm. Ja. Und insofern dann auch mehr die Sexualität genießen können und auch geben können. Ja, ja. Ja. Auch, auch ein bisschen versauter. Ja. Unter Umständen. Das kommt natürlich auf den Typ an. Man kann natürlich nicht auch nicht alle dicken Frauen überein. Es sind nicht alle gleich, aber es ist durchaus weitaus besser als mit einer Schlange. Ja. Wo lernst du denn dicke Frauen kennen? Na, ich bin sehr viel unterwegs und ich bin auch sehr offen. Ich spreche auch sehr viele Leute an. Mhm. War früher im öffentlichen Dienst tätig. Mhm. Von daher habe ich auch sehr viel Leute kennengelernt und bin sehr kontaktfreudig und dafür ist es für mich kein Problem. Also im Moment ist aber nichts, läuft nichts, ne? Im Moment nicht, nein. Ja. Ich muss erst mal sehen, dass ich meine Beziehung zu Ende kriege, weil meine Frau ausgezogen ist vor einem halben Jahr. Mhm. Und ich will auch sehen, vielleicht werde ich mich scheiden lassen, damit ich wieder für andere Beziehungen offen bin. Für viele andere dicke Frauen, du dann zur Verfügung stehst. Ja, ne? Ja, richtig. Leo, also das war jetzt wirklich ein Plädoyer, ne? Für die Erotik auch der Ja, die sind viel erotischer. Viel erotischer, ja. Schön, dass du dabei warst heute Nacht. Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir mal direkt sprechen konnte. Ich wünsche alles Gute. Und ich wünsche dir viel Erfolg, mach weiter so, deine Sendung ist super. Vielen Dank, Leo. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1 Uhr 32 und 57 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Uhr 34 und 2 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian und unser Thema heute Nacht heißt Schwabbelbauch und Hängebusen. Und in diesem Zusammenhang frage ich euch, wer von euch steht auf körperliche Abartigkeiten, was man so abartig nennt? Wen turnt das geradezu an? Also wenn ihr euch hier bei mir outen wollt oder euch ein bisschen mit mir darüber unterhalten wollt. Die Telefonnummer 0180 5678 111. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch okay. 0180 5678 111. Wer steht auf ganz krumme Beine? Wer steht vielleicht sogar auf einen Hängebusen oder auf ganz dicke Nasen oder weiß ich was, auf fettige Haut oder So Dinge halt. 0180 5678 111. Und jetzt ist am Telefon der Stefan und der ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Guten Stefan. Morgen, Domian. Ja. Also das Problem ist, also nicht Problem, aber ich habe halt einen dicken Bauch, also nicht dick, also halt so mir angegessen. Ja, mit 21 Jahren? Ja, genau. Mhm. Wie dick ist er denn? Also der Bauch, meine ich jetzt. Dick? Naja, also man sieht's. Also du kannst noch... Also man sieht, wenn du stehst, kannst du noch alles sehen unten. Ja. Das schon. Ja, also du bist nicht. Es ist halt nur, ich bin 1,80 Meter und wiege, also jetzt innerhalb von einem halben Jahr habe ich mich halt fast 30 Kilo zugenommen. Ui, das ist aber bedenklich. Fast, also ich war mit 78 vor einem halben Jahr ungefähr, bin ich rein in eine Umschulung als Koch. Mhm. Und da ist man nachher auch früh, also fängt man dann früh an schon und naschen mal da und mal da und da lässt liegt dann auch rum und dann will man auch da mal kosten und da mal kosten und da bin ich halt ruckzuck bis vor kurzem halt auf fast 100 hoch. Sind alle Köche dick? Nee, ne? Nee. Eigentlich nicht, also ne? Mein Ausbilder ist 23, da ist rank und schlank, also ganz normal. Wie macht er das da? Denn der probiert doch sicher auch, ne? Keine Ahnung. Ja, du siehst das doch, der muss doch probieren. Muss ein Koch, der probiert, das eigentlich immer runterschlucken? Ich denke gerade an die Weinprober. Nee, bei den Weinprobern oder so, das ist ja wieder was anderes, die spucken das ja aus. Da gibt's ja, dann nochmal so. Das ist ein bisschen unästhetisch vielleicht in der Küche, wenn ihr das dann wieder ausspuckt. Ja. War auch nicht so ernst gemeint. Jedenfalls hast du 30 Kilo zugenommen, das geht natürlich nicht so weiter. Nee, nicht unbedingt, aber das ist halt, ich sag mal, ich stehe dazu. Mhm. Gefällst du dir denn selbst jetzt auch? Du stehst nackt vorm Spiegel und guckst dich so an, ich bin Stefan. Und denkst du, er ist ein toller Typ, auch mit seinem Bäuchlein, ja? Würde ich nicht sagen. Ja, eben. Ich achte eigentlich so ein bisschen auf meine Figur, kann ich eigentlich sagen. Und bis vor kurzem, also bis vor ein paar Monaten, sag ich mal, war es mir auch noch ein bisschen ungewohnt. Mhm. Dann bin ich auch durch die Straßen gelaufen, wenn es warm war oder so, war es ja im Frühherbst noch mit T-Shirt und halt den Bauch immer eingezogen. Mhm. Egal, wo ich war und halt dass man das halt nicht sieht. Aber es hat mich auch irgendwie damit abgefunden. Mhm. Und ich sag mal, ich finde es irgendwo nicht so, sag mal, unästhetisch oder so. Mhm. Weil, gut, es gibt danach wieder verschiedene Meinungen, die ja halt sagen, ja, dick ist nicht schön, aber ich finde, sag mal, bei mir fällt auch nicht so auf, weil ich habe auch einen stärkeren Knochenbau und daher. Willst du noch mehr zunehmen? Möchtest du gerne noch dicker werden? Nein. Das auf keinen Fall? Nein, auf jeden Fall nicht, weil ich habe schon übelst dicke Oberschenkel. Ja, also das heißt aber wirklich jetzt ein bisschen weniger Schlecken, ne? Du kannst da auch in kleinen Portionen probieren, ob die Soße gut ist und nicht gleich so eine ganze Kelle reinschaufeln. Aber man isst ja auch danach zu Hause mehr, weil ich esse jetzt, wenn ich abends noch Hunger habe oder so, sitze vor dem Fernsehen oder so abends, dann mache ich mal schon mal so nebenbei 6 bis 8 oder so Grasbrot oder Toast in den Ofen rein und esse die dann mal schnell. Siehst du, und das dürftest du eben nicht. Wahrscheinlich hast du jetzt während unserer Sendung auch noch gerade was gegessen, Nein, oder? Nein, jetzt nicht. Irgendwelche Chips oder so? Nein. Das nicht. Ich bin jetzt im Schlafzimmer, das Fräulein ist draußen in der Stube. Ja. Damit er ganz nicht so schaltet hier. Ja, also es gibt eine Freundin. Ja. Wie gefällt dir das denn, dass du plötzlich jetzt so dick geworden bist? Auch, in der ersten Zeit ein bisschen, also sag mal, war es auch ungewohnt, würde ich sagen, weil da hat es auch vielleicht ein bisschen nicht sauer gewesen, aber es ist halt nicht gewohnt gewesen, weil ich war immer ein bisschen... normal halt, mit 78 Kilo war es genau das Idealgewicht, aber jetzt halt im Bauch also, dann das... Du hast den Eindruck, dass ihr das schon nicht so richtig gefällt? Uff, kann ich nicht sagen. Mhm. Keine Ahnung, also ich sag mehr so, der nicht so... Also Stefan, Typ. Jetzt ein bisschen die Finger weglassen von der Soße, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ich sag mal, ich habe ja auch, was ich noch sagen wollte, ne? Mhm. Dickere Oberschenkel. Mhm. Das Problem ist dann, bei mir durch dicken Oberschenkel gehen... Alle Hosen, die jetzt außer Jeans, also Korthosen, die ich eigentlich mehr anziehe, kaputt im Schritt, durch das Reiben. Mhm. Ich habe mir eine Dieselhose für 160 Mark gekauft, Korthose, eine ganz gerade Form. Ja. Die ist innerhalb von einem Vierteljahr, ist die unten im Schritt durch das. Ja, siehst du mal, das ist doch kein, das ist doch nicht ist ja kein Fett, das ist ja alles, ich will nicht sagen Muskeln, aber wenn ich anspanne, ist alles knüppelhart, da ist nichts, eigentlich groß Fett dran, ja. Minimal, aber ich meine, wie geht denn das, Dann musst du andere Hosen kaufen. Wenn du da nichts dran machen kannst, wenn das kann ja auch eine Veranlagung sein, dass die Schenkel halt zu dick sind. Das und überhaupt ein bisschen mehr Sport so gegen den Bauch wäre auch nicht schlecht. Ne? Ja, ich fahre schon viel Rad oder so, jetzt Fahrrad fahre ich viel. Hier unten, da markiere das noch, da brauchen wir nicht so viel aufzupassen, aber sonst sage ich mal, ich stehe dazu und ich sag mal... Okay, aber ich würde sagen, keine 10 Kilo mehr, ne? Nein, auf jeden Fall nicht. Okay, Stefan. Okay, ich wollte noch sagen, deine Sendung ist toll, also finde ich super und dass er jetzt mehr Plätze hat zum Annehmen, das finde ich auch gut. Ja, das war auch das Sinn der ganzen Aktion. Sinn. Okay. Okay. Tschüss, Stefan. Viel Spaß auch. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Manuela. Manuela ist 43. Ja, hallo. Manuela, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, du hast dich zum Thema Schwabbelbauch und Hängebusen gemeldet. Ja. Warum? Genau. Weil ich habe mich einer kosmetischen Operation unterzogen vor 2 Jahren und habe mir die Brust straffen lassen. Mhm. Also eine, ja, vermeintliche Hängebrust und bin eigentlich ganz, ganz unglücklich damit. Ja, aber du warst generell nicht sehr dick vorher. Nee. Nee, das ging also hauptsächlich um die Brust. Ja, es ging um die Brust nach dem Kinderkriegen und Stillen. Und ich bin eigentlich sehr schlank und hatte immer eine sehr große Oberweite. Mhm. Und Wie war die Oberweite vorher? Ja, das war eine 70D. Mhm. Also schlank und großes Körbchen. Mhm. Beschreib doch mal, wir sind ja hier, wir können dich ja nur akustisch. Unter uns. Ja, wir sind unter uns, aber wir können dich ja nicht sehen. Mhm. Wir können keine Bilder zeigen. Ja. Beschreib doch mal dann den Busen vor der Operation, wie er dir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, er war groß, schwer, belastete meinen Rücken und hing natürlich. Mhm. Und passte überhaupt nicht zur Figur und der war mir eh immer zu groß. Und das hat vor dem Kinderkriegen hatte ich immer den Eindruck, dass alles sich auf meinen Busen fixiert. Achso, die Blicke, die Männer und die ganze Aufmerksamkeit von außen. Das ist, wenn man so sehr schlank ist und dann einen großen Busen hat, dann fällt das immer noch mehr auf. Ja, ja, klar. Ja, wir sagen nur Dolly Buster oder sowas. Ne? Ja, nur ganz so schlimm war es nicht. Ja. Durch die Schwangerschaften hat sich der Busen dann verändert, in der Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und dann hast du dich durchgerungen zu einer Operation. Ja, ja. Also viele Jahre später habe ich mich dann durchgerungen und war auch ganz optimistisch und habe mich so richtig gefreut. Habe ich gesagt, jetzt machst du mal was für dich. Also bei dir passt der Begriff durchgerungen. Du hast schon eine ganze Weile da gehadert mit dir. Genau. Und war der Meinung, dass ich mich hinterher mehr mit mir und meinem Busen identifizieren kann. Und das war aber leider nicht der Fall. Also, so, dann kam es zur Operation. Ja, genau. Kam es zur Operation, die sehr schmerzhaft war und sehr aufwendig. Und dann hinterher war das mit der Heilung auch nicht, das lief auch alles nicht sehr gut, sodass ich also ganz, ganz furchtbar hässliche Narben hatte. Mhm. Also ich sah aus wie nach einem Autounfall oder wie ein schlecht zusammengenähter Koffer. Wie erklärst du das? Wir haben ja gerade von Elke gehört, die da ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Liegt das jetzt vielleicht an einem falschen Chirurgen? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich denke das nicht, aber das hat sicherlich auch was mit der Haut zu tun, wie die Heilungstendenz Fall war, ist natürlich bei mir halt eben nicht so gut. Ganz anders. Wie ging es denn dann weiter? Also was? Ganz, ganz breite Narben, also fast 10 cm breite Striche. Sind die denn wenigstens gut verheilt? Das musste dann nochmal korrigiert werden. Also insgesamt bin ich jetzt 2-mal korrigiert worden an den Narben. Und es sieht immer noch nicht so richtig toll aus. Ist es gar so, dass du es heute bereust, dass du es gemacht hast? Ja, ich sage, ja, also heute bereue ich es. Ich meine, ich habe damals immer Hemmungen gehabt, mich auszuziehen am FKK-Strand oder beim Arzt oder zu jeder Gelegenheit halt, wo man sich entblößen muss, war mir das immer sehr peinlich. Und heute ist es mir noch peinlicher, weil ich eben diese Korrektur habe machen lassen und die Narben offensichtlich sind. Also damals war es so, dass man sagt, okay, ein großer Busen, ein bisschen schwer und das war vielleicht mein Problem. Und heute ist es so, dass ich sagen muss, es ist heute ist es offensichtlich, dass eine Korrektur gemacht wurde, die mich für mein Leben zeichnet. Ja. Ich habe also heute noch mehr Hemmungen, zum Frauenarzt zu gehen und dem nun meine Narben zu zeigen. Der sagt vielleicht, Ja, sagen Sie mal, was haben Sie denn da gemacht oder was haben Sie da machen lassen? Also man kann im Prinzip da gar keinen Tipp geben anderen Frauen. Ne? Nein. Das ist hier wirklich, es ist individuell so unterschiedlich. Ja, und genau. Bei der einen Frau ist es wunderbar und bei der anderen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist es halt nicht so. Also wenn die Dame vorher sagt, sie kann mit den Narben leben, ist es okay. Wenn sie sagt, sie hat sich vorher niemandem gezeigt und es geht ihr nur um die äußere Form, dann wenn sie damit leben kann, ist es okay. Aber bei mir ist es halt so, dass ich sagen kann, also das hätte ich eben auch mit einem BH korrigieren können. Ich wünsche dir trotzdem, dass du doch das Beste draus machen kannst. Jetzt ist es ja nun mal geschehen. Ja. Und dass du nicht nochmal unters Messer musst. Doch, ich denke schon. Also doch noch es ist mal. Schon abzusehen, dass ich nochmal unters Messer muss. Und dazu. Ich glaube auch nicht, dass es dann besser wird. Und da resigniert man schon so ein bisschen. Man will sich eigentlich was Gutes tun und was für den Körper und für die Seele. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis von Schneiden und wieder Operationen und wieder Risiko, dass man sagt, also was hast du dir da eigentlich angetan? Dennoch wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Manuela. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Tanja dran und Tanja ist 22. Hallo? Ja. Ja. Tanja. Hallo, Domian. Guten Morgen, hi. Guten Morgen. Ja, also bei mir ist es nicht direkt mit der Figur. Habe eigentlich mit meiner Brust oder mit sämtlichen anderen Körperteilen keine großen Probleme. Sondern? Sondern es geht um meine Körperbehaarung. Mhm. Also ich bin ein sehr dunkler Typ, südländisch und habe halt total dunkle Haare an den Armen. Es sieht halt sehr männlich aus und an den Beinen. Und die sind auch sehr stark behaart, die Beine und die Arme. Also die Beine könnten auch Beine eines Mannes sein, wenn man... Ja, von der Form her jetzt nicht. Nee, von der Form nicht, ich meine von der Behaarung her. Von der Behaarung her auf jeden Fall. Mhm. Also teilweise auch, also wenn ich das so vergleiche mit manchen hellen Männern, die halt so ein hellerer Typ sind, die haben dann teilweise auch wirklich weniger Haare als ich, ja. Ganz starke Schambehaarung vermutlich dann auch? Ja, es geht. Das geht. Wie ist es im Gesicht? Also so, ja, an den Seiten halt, ne, dass es ziemlich dunkel ist. Am Gesicht eigentlich gar nicht so. Also kein Bart. Also so halt sehr starke Augenbrauen, dunkle. Mhm. Und die entferne ich mir dann aber auch, ne? Also so, ich zupfe mir die. Ja. Damenbart nicht? Doch, den mache ich mir auch. Den hast du auch? Ja, den mache ich. Also wenn du es nicht wegmachen willst, hättest du einen Schnäuzer. Ja, leider. Mhm. Aber ich mache das schon seit meinem, weiß ich, 12. Lebensjahr oder so mache ich mir das. Dann habe ich mit einer Schere angefangen, weil ich in der Schule halt damals immer gehänselt wurde. Mm, klar, ja. Ja, hier die mit dem Bart und... Die Frau mit Bart. Genau, und das war halt immer ziemlich peinlich, bis ich mir irgendwann selbst eine Schere gegriffen habe und... Wie sieht's auf dem Rücken aus? Hast du auf dem Nee, Rücken? Da nicht. Überhaupt nicht. Gott, also so Gott sei Dank dann. Oben überhaupt nicht. Also alles total normal. Du musst dich dann regelmäßig rasieren? Im Gesicht? Rasieren, das ist halt auch ein Problem bei mir gewesen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe überall Abszesse gekriegt und musste zum Hautarzt. Mhm. Und die Haare haben sich halt in der Haut rein, also die sind so reingewachsen und da haben sich tierisch große Abszesse gebildet mit Eiter. Ja. Und das war also auch halt im Intimbereich und da musste mir der Arzt auch das richtig aufschneiden und alles war ziemlich... Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden, wie du jetzt mit der Behaarung im Gesicht zurande kommst, wenn du das nicht rasieren kannst. Mit der Pinzette mache ich das. Nur mit der Pinzette? Ja. Du zupfst die einzeln raus? Jeden Abend. Boah, das ist ja die Hölle. Weil ich bin auch ziemlich eitel, also ich könnte jetzt nicht irgendwie mir einen Tag oder zwei Tage das so wachsen lassen und wenn ich dann einen Stoppel sehe oder so, dann muss es sofort weg. Also. Wie reagieren denn die Männer, die Jungs, auf deine so stark behaarten Beine zum Beispiel? Also ich war 5 Jahre lang mit meinem Freund zusammen. Mhm. Von dem habe ich mich jetzt vor kurzem erst getrennt und den hat es eigentlich überhaupt nicht gestört. Hast du trotzdem den Eindruck, wenn du in der Badeanstalt bist oder am Strand, dass die Männer die Nase rümpfen? Nee, ich laufe ja nicht mit behaarten Beinen rum. Ach, die Beine sind auch immer ganz sauber. Also ich versuche es so gut wie möglich hinzukriegen, weil ich mache es im Sommer mit Heißwachs. Mit Heißwachs? Ja. Wie geht das? Das geht, das kann man sich kaufen von einer, von so einem Kosmetikläden. Mhm. Das ist halt, wie soll ich das beschreiben? Also das kann man in die Mikrowelle stellen. Das ist so ein klebriges Zeug, wie Wachs halt, nur halt flüssig. Das wird macht man warm. Wird ganz heiß dann. Genau, und das trägt man auf und dann mit so einem ja, mit so einem Stoff wird es dann entfernt. Also aber das, damit reißt man dann quasi die Haare raus? Man reißt sie raus. Tut das nicht höllisch weh? Also Domian, ich mache das schon seit meinem... Das gehört zum Alltag. Elften Lebensjahr oder so. Mhm. Weil ich mit mein ganzes Leben, weiß ich nicht. Und das hinterlässt keine... Doch, rote Stellen, total. Und das sieht echt gemein aus. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also mich belastet es total. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und du hast wahrscheinlich schon 100.000 Hautärzte aufgesucht, die dir da vielleicht irgendwie Tipps hätten geben können, aber es dann doch nicht konnten. Es geht ja nicht. Du musst also dagegen nichts machen. Du musst damit leben. Ja. Mhm. Und es ist für dich ganz unvorstellbar, die Dinger einfach wachsen zu lassen und so zu sein, wie du bist. Das kannst du dir nicht vorstellen. Furchtbar. Mhm. Also, weil sie halt auch so dick und lang und schwarz sind. Ich habe mal einen Bericht bei Lilo Wanders gesehen. Ja. Da ging es auch um eine Frau, die war so ähnlich, wie du dich jetzt beschrieben hast. Mhm. Und die stand zu all diesen Dingen. Die hatte eine ganz starke Beinbehaarung, die hatte auch einen Damenbart. Und hat das quasi zelebriert als ihre ganz individuelle Art und Art und Weise. Und kam da in ihrem Kreis und bei ihren Freunden und auch bei ihrem Partner hervorragend mit an. Mein Geschmack wäre es auch nicht, aber es ist immer die Frage, wie man da selbst zu steht und wie offensiv man das umgeht. Ich hatte auch, letzte Woche hatte ich jemanden kennengelernt, also in der Disco. Mhm. Und dann auch, also wir sind halt näher gekommen. Mhm. Und es war halt nicht sehr hell gewesen in seinem Zimmer, aber es war mir echt unangenehm, weil ich war ja dann irgendwann in Unterwäsche. Mhm. Und er hat nicht drauf geachtet, aber wenn man rüber geht, dann merkt man ja, wie hart es ist. Mhm. Ne? Und da meinte ich so, und es ist mir voll peinlich, und da meinte er, ist doch egal, ist doch total schön, ist doch voll natürlich. Mhm. Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn du solche Männer triffst. Ne? Ja. Aber es gibt sicher auch genügend, die da die nicht drauf sind. Ekeln, ja, bestimmt, also. Ja. Also du musst damit leben. Ja. Ne, so sieht's wohl aus. Es sei denn, es wird irgendwann mal etwas erfunden und es kommt irgendetwas auf den Markt. Also bleich mir die Arme bleiche ich mir im Sommer, hell, ganz blond, mit so einem Wasserstoffperoxid, 6%igen kaufe ich mir und so ein Bleichmittel extra, das wischt man und dann trage ich das auf und... Das geht auch an Armbehaarung. An den Arm, ja, weil ich will mir die da nicht rasieren, weil es so extrem, denn es sieht ja aus wie ein Bart, ne? Mhm. Ist ja schon verrückt, was du alles anstellst. Ja, wirklich. Wie viel Zeit du auch damit verbringst, ne? Dich dann da immer herzurichten. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wissen das viele Leute? Ist das so ein Geheimnis auch von dir? Eigentlich schon. Das wissen wahrscheinlich nur ganz eingeweihte Freunde. Genau, nur meine beste Freundin weiß es und mein Freund, mein Ex-Freund, mit dem ich 5 Jahre zusammen war. Ja. Und ich weiß es jetzt auch. Ja. Tanja, ich kann dir nur wünschen, dass die Pharmaindustrie bald irgendwas entwickelt, dass die Haare irgendwie ausfallen und nicht wiederkommen. Mann. Ja. Viel Glück, alles Gute. Alles Gute noch für deine Sendung. Danke. Ich gucke sie jeden Abend. Hey, das finde ich toll. Ja, okay. Tschüss, Tanja. Danke, tschüss. Stefan, 21. Hallo? Ja, Stefan. Hi, Domian. Hi. Na, erstmal würde ich sagen, deine Sendung ist ziemlich geil. Danke. Ich gucke die echt fast jede Nacht, wenn ich Zeit dazu habe und so. Wegen Arbeit und alles. Das ist ja nachts nicht mehr immer möglich, die Sendung zu gucken. Ist klar, ja. Jetzt zum Thema. Ja, und zwar folgendes. Ich habe eine Freundin. Ich bin 21 Jahre alt, aus Berlin. Ja. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich einen Sohn. Mhm. Und vor der Schwangerschaft, beziehungsweise vor der Geburt meines Sohns, war meine Frau auch so vom Körper her und alles sehr attraktiv und reizend für mich. Aber schon in der Schwangerschaft, na gut, da ist alles ein bisschen dicker und größer geworden. Mhm. Das kennt man ja, aber wie gesagt, danach hat sie sich dann auch ziemlich gehen lassen. Inwiefern? Naja, hat nichts mehr getan, vorher ist ins Fitnessstudio gegangen und hat also echt auch auf ihre Figur geachtet. Mhm. Und das ist danach total in Vergessenheit geraten. Wie alt ist die Freundin? Meine Freundin ist 20. 20 erst? Ja. Mhm. Ja, und unser Sohn, der ist jetzt ein knappes Jahr alt. Mhm. Und in dem Jahr, den unser Sohn da ist er ziemlich aus den Fugen geraten, möchte ich sagen. Und also, was ist aus den Fugen geraten? Na, der, so wie gesagt, der Busen und der Hintern. Also sie ist aus den Fugen geraten? Ja. Mhm. Heißt das, dass seit der Geburt deines Sohnes, eures Sohnes, deine Freundin für dich nicht mehr attraktiv ist? Ja, das ist ein genau das Problem. Könnte man sogar ganz krass sagen, dass sie dich abturnt? Ja, in gewisser Weise schon. Schlaft ihr noch miteinander? Sehr selten. Also das hast du dann, wenn ihr miteinander schlaft, Lust, richtige Lust auf sie? Oder machst du es so aus Routine? Na, eigentlich ja. Ja, Routine ist da auch bei. Natürlich, wir sind doch schon seit ein paar Jahren zusammen. Und dann will man das doch nicht abschlagen, aber so richtige Lust habe ich seitdem auch nicht mehr. Wie ist es denn bei ihr? Wie, hast du ein Gefühl für, ob sie noch gerne mit dir schlafen möchte? Das auf jeden Fall, natürlich. Das kommt. Ja, also weswegen ich eigentlich angefangen habe, das Problem ist ja auch, dass ich sie total lieb habe und so. Aber da sie mich so körperlich überhaupt nicht mehr anspricht, habe ich mich auch dann umgesehen nach einer anderen Frau und habe auch jetzt eine andere Frau kennengelernt, mit der ich regelmäßig Sex habe. Und das tut mir irgendwo total weh, weil ich mir eine Frau liebe. Hast du deine Frau, Freundin, ihr seid verheiratet, ne? Nee, wir sind nicht verheiratet. Ich nenne sie bloß immer meine Frau. Ja, sage ich auch deine Frau. Ja. Hast du deiner Frau das mal gesagt oder so ein bisschen signalisiert, dass sie sich zu sehr gehen lässt? Ja, natürlich. Da reagiert sie dann mal mit Streit und wir streiten uns dann noch sehr oft darüber und so was. Mir ist das so ein Rätsel. Das habe ich im Bekanntenkreis einige Mal mitbekommen und höre es auch immer wieder, dass das oft der Fall ist, dass nach einer Geburt so eine Vernachlässigung stattfindet bei Frauen. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also sie reagiert dann aggressiv auf dich und Müller, hast du denn dann auch noch ein bisschen klarer Klartext gesprochen und dass du... Ja, natürlich. Und das hat angefangen mit ihrem Körper, mit ihrem Busen und mit der Busen, dafür kann sie nicht, aber so, dass sie so breit geworden ist, sie isst dann ziemlich viel. Sie ist dann auch zu Hause mit dem Kleinen und hat eine Langeweile nicht, aber sie ist dann um sich rum und ich sage, ey, mach doch mal was. Kick dich mal an und sie lässt sich auch so gehen, die Haare werden fettig und tagelang wäscht sich die Haare nicht und das finde ich absolut abstoßend. Und wenn sie dann mit mir schlafen will, dann block ich auch ab. Das ist ja eigentlich auch eine Provokation, dass sie sich dir gegenüber so verhält. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt auch schon weiß, dass dich das eher also weniger anmacht, als dann stimuliert. Ja, aber sie will ja trotzdem nach wie vor noch mit mir schlafen. Also, ja. Hast du immer gesagt, dass du bald keinen Bock mehr hast, mit ihr zu schlafen, wenn es so weitergeht? Ja, natürlich. So klar auch? Wir haben schon oft, oft damit geredet. Und sie merkt ja auch, dass ich dann immer ablocke, wenn sie mit mir schlafen will. Und dann fragt sie mich auch, ob ich mir das irgendwo anders hole oder so. Ja, genau. Ahnt sie was, dass du eine Freundin hast? Na, sie ahnt, sie fragt mich oft und naja, so, ich denke schon, dass sie irgendwas ahnt. Wie wäre es, was würde passieren, wenn du ihr das so erklären würdest? Dass du quasi aus der Not heraus dir eine andere Frau gesucht hast, weil sie letztendlich so ist, wie sie ist. Könnte das sie motivieren, sich anders zu verhalten? Nee, ich denke, dass sie dann sofort das beenden würde. Aber das natürlich auch durch den Sohn, der da ist, dass die ganze Sache, ich weiß nicht, wie sie reagieren würde. Das wäre sicher nicht so einfach, weil sie hat ja dann, wir haben ja ein gemeinsames Kind. Also ich finde das übel. Also wenn ich in einer solchen Situation wäre wie du und meine Freundin oder meine Frau mich so ignorieren würde, du wirst ja völlig ignoriert in deinen Bedürfnissen. Sie ist da und ist Mutter und das ist alles. Und sie will sich den Spaß bei dir holen und was du für Vorstellungen hast, interessiert sie überhaupt nicht. Finde ich also gelinde gesagt sehr mies. Ja, ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meiner Freundin... Also nicht mit meiner Freundin, sondern mit der Frau, mit der ich dann immer Sex habe. Das ist immer schön und so, weil ist ja klar. Ich bin fast geneigt zu sagen, Stefan, dass du da fast gar kein schlechtes Gewissen mehr haben musst, wenn du dir den Sex woanders holst. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Also so in dem Sinne kaum ein schlechtes Gewissen. Also ich habe eher ein schlechtes Gewissen, kann ich gar nicht sagen. Ich würde das an deiner Stelle noch mehr auf die Spitze treiben mit deiner Frau. Denn eine Perspektive hat das ja sowieso nicht. Nee. Wenn das so weitergeht, wie sie sich jetzt verhält, und wenn sie dir nicht ein bisschen entgegenkommt, könnt ihr in ein paar Jahren, ja spätestens, sowieso einpacken. Bloß ich habe einen kleinen Sohn, den will ich nicht verlieren. Nee, den muss man ja auch nicht verlieren, wenn man nicht mehr zusammen ist. Da gibt es ja genügend Mittel und Wege, dass man vielleicht auf einer freundschaftlichen Ebene miteinander zusammen ist. Aber das können wir natürlich jetzt hier nicht mehr bereden, weil das ist viel zu kompliziert und dann müsstest du mir viele Sachen erzählen auch. Ja. Die Musik läuft, du hörst es. Na klar, ich höre schon. Die Sendung ist zu Ende. Okay. Aber wir haben ja noch eine Weile reden können, das war ja ganz gut. Das ist schön. Alles Gute, Stefan. Okay. Tschüss. Mach's gut, ciao. So, meine Lieben, in der Technik war Leo Scholten. Morgen haben wir eine offene Sendung für alle eure Themen. Und ich freue mich auf euch. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht. Bis dahin.